La la la. Lenkte sein Augenmerk nicht nur ausschließlich auf die Musik und den Gesang. Er nahm auch Angebote für den indischen Film an. Jin B. spielte Rollen in Filmen wie Bama Vichayam, Sakuntala oder Rukman Gada. Es war die goldene Ära des Hindi-Films. Die Schauspieler waren noch ausgebildet in der indischen Klassik. Dem Kinopublikum boten sie ihre Gesangspartien auf der Leinwand selbst dar, ohne Lippensynchronisation wie in den modernen, auf Kommerz ausgerichteten Bollywood-Produktionen. Jin B. trat in der Rolle des Dushanta für den Film Sankuntalai auf, zusammen mit der herausragenden Sängerin M.S. Subbalakshmi. Die steigende Nachfrage für Live-Auftritte und das hohe Arbeitspensum als Sänger beendeten alsbald Jin B.'s Ausflug in den indischen Film. Jin B. war auch über viele Jahre für das indische Radio tätig. Als Producer für die Abteilung Südindische Klassik arbeitete er zusammen mit dem Chefproduzenten Semangudi Srinivasa Iyer und Dr. M. Balumarali Krishna aus der Radioabteilung Leichte Indische Klassik. Beide selbst herausragende Musiker. Wir kommen zum Abschluss unserer Sendung Ragazidis des Monats, Prinz der Südindischen Klassik, eine Biografie von G.N. Balasubramaniam. Die Hörerinnen und Hörer, die unser Angebot zur indischen Klassik seit Jahren verfolgen, wissen darum, dass wir Maestros der Extraklasse nicht bejubeln oder gar vergöttern. So stellt sich die kritische Frage, was der Verdienst von Jin B. ist, den man in Indien pathetisch als den Prinzen der südindischen Klassik tituliert. Jin B. stand dem eigenen Genre und wie es sich zu seiner Zeit präsentierte, selbstkritisch gegenüber. Mit einem ausgeprägten Realitätssinn hat er um seine Techniken und Methoden nie ein nebulöses Unverständnis geschaffen. Seine Vortragsformen und auch schriftlichen Abhandlungen waren von klaren Ideen gekennzeichnet. Jin B. verstand sich selbst als Neoklassizist, ohne einschränkende Zuordnung zu einer der indischen Musikschulen, den Gharanas. Damit war Jin B. für eine Vielzahl von musikalischen Talenten der ideale Lehrer. Jin B. bewegte sich als Vertreter der südindischen Klassik über deren musikalische Grenzen hinweg auf das Gebiet der nordindischen Klassik der Hindustani-Musik. Hieraus griff er Präsentationsformen auf, mit denen sich die südindische Klassik gegenüber einem breiteren Publikum attraktiver präsentieren konnte. Die Dramaturgie eines Konzertes in einer neuen Balance zwischen durchkomponierter Form und Freiräumen von Improvisationen entfachte die Begeisterung beim indischen Publikum und verhalf G&B zu großer Popularität. Es ist bedauerlich, dass G&B viel zu früh gestorben ist, bereits im Alter von nur 55 Jahren, im Jahre 1965. Uns bleiben die Vielzahl von Kompositionen, besonders die Kritis. Sein Erbe werden die herausragenden Musikerinnen und Musiker weitertragen, die bei G&B in die Lehre gingen. Der Spirit von G&B wird gewiss auch weiterhin die jüngere Musikergeneration inspirieren. Wir beschließen unsere Sendung mit dem letzten Hörbeispiel von G&B, dem Prinzen der südindischen Klassik. Die Aufnahme mit Ragam Kanada stammt aus der letzten aktiven Zeit von G&B, aus dem Jahre 1957. In den späten 50ern war G&B gesundheitlich schon schwer angeschlagen. Kanada leitet sich im Ellacott-System aus dem 22. Ragam ab, aus Karahara Priya. Als Ganztagesraga hat sich Kanada auch in der nordindischen Klassik etabliert, hier bekannt als Darbari Kanada. Wir hören die Thyagaraja-Komposition Sukhi Evaro. Auch diesen Lyriktext finden Sie in Übersetzung auf unserer Webseite unter www.imcradio.net. together, oh, Dies war unsere Sendung IMC India Meets Classic mit Raga-CDs des Monats, der Prinz der südindischen Klassik, eine Biografie über G.N. Balasubramaniam. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Meyer und vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.